Tiere, die das Land so sehr nicht liebten, waren von Anfang an gewillt zu gehen. Ihnen, manche sind schon fort, ist besser, ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus der Erde drehen. Keine Nacht habe ich seit ihr geschlafen, und es ist mir mehr als weh zumut. Viele Wochen sind seither verstrichen, alle Kraft ist längst aus mir gewichen, und ich fühle, dass ich daran verblut. Und doch müsste ich mich von ihnen heben, sei es auch nur zu bleiben, was ich war. Nimmer kann ich, wo ich bin, gedeihen. Draußen braucht ich wahrlich nicht zu schreien, denn mein leises Wort war immer wahr. Seiner wär ich wie in alten Tagen sicher, schluchzend wieder mich gewandt. Hätt ich Tag und Nacht mich nur zu heißen, mich samt meinen Wurzeln auszureißen und zu setzen in ein anderes Land. Sehr nicht liebten, waren von Anfang an gewählt zu gehen. Ihnen, manche sind schon fort, ist besser, ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus der Erde.